Wenn wir miterleben, wie jemand einen großen Schritt wagt, ist unsere erste Reaktion meist zu rufen: Sei bloß vorsichtig! Wir sind es nicht nur gewohnt, andere mit unseren Ängsten, Zweifeln und Sorgen zu überhäufen, wir klopfen uns auch noch anerkennend auf die Schulter dafür. Denn wir glauben, es zeige, wie wichtig uns jemand ist. Das ist etwas, wovor wir Angst haben sollten, finde ich. Es gibt ein Phänomen, das Krabbenkorb-Effekt genannt wird. Wenn man einen Haufen Krabben in einen Korb setzt und eine von ihnen versucht, dem Gemenge zu entkommen und hinauszukrabbeln, dann ziehen die restlichen sie wieder herunter. Sie helfen ihr nicht etwa, indem sie von unten drücken. Stellen Sie sich einmal vor, wie unsere Welt aussähe, wenn wir Menschen weniger wie Krabben wären. Wenn uns nicht nur beigebracht würde, wirklich an Wunder zu glauben. Wenn uns vielmehr Belohnung und Unterstützung statt Warnungen und Gemecker winken würden, wenn wir den Schritt ins Unbekannte wagen. Mir ist durchaus klar, wie idiotisch das klingt. Aber es ist doch wahr. Wir behaupten gern, alles sei möglich. Wir wachsen mit Postern von Kätzchen und Robben an den Wänden auf denen »Folge deinem Traum« steht. Doch sobald wir uns tatsächlich etwas Radikales trauen, gehen überall die Sirenen und Blaulichter los. Sie wissen, wovon ich rede. Die Angst lebt in der Zukunft. Das Gefühl der Furcht ist zwar real, doch die Angst selbst nicht, denn es ist ja noch nichts passiert. Wir sind noch nicht tot, bankrott oder zurückgewiesen worden. Wir haben uns weder ein Bein gebrochen noch den Text vergessen oder einen Anschnauzer erhalten, weil wir zu spät dran sind. Die meiste Zeit wissen wir nicht einmal mit Sicherheit, ob das, was wir befürchten, jemals eintrifft. Und ob es, sollte es jemals eintreffen, überhaupt so schrecklich wäre. Nehmen wir zum Beispiel den Tod. Es ist durchaus möglich, dass wir einfach unsere Körper verlassen und in einen Zustand der reinen Liebe übergehen. Voller Licht, Glitter, Einhörnern, Häschen, ewig andauernden Orgasmen, Ausgelassenheit und so weiter. Das ist nicht völlig unwahrscheinlich. Warum also so ein Drama daraus machen? Man kann den Angstfaktor ganz leicht ins Gegenteil verkehren. Man muss dazu nur lernen, sich mit dem Unbekannten wohlzufühlen, statt sich davor zu fürchten. Das funktioniert mit Hilfe des Glaubens. Im Grunde läuft alles auf die Frage hinaus, wie Sie durch Ihr Leben gehen. Ist Ihre Angst größer als Ihr Glaube an das Unbekannte und sich selbst? Oder ist Ihr Glaube an das Unbekannte und sich selbst größer als Ihre Angst? Während Sie eine Entscheidung treffen, kommen hier einige Worte der guten, alten Helen Keller. Das Leben ist entweder ein aufregendes Abenteuer oder gar nichts. Das Gesicht stets in Richtung der Veränderung zu richten und uns in Gegenwart des Schicksals wie freie Geister zu verhalten, stellt eine unbezwingbare Kraft dar. Irgendwann kommt der eine wahnsinnige Augenblick, in dem Sie beschließen, egal, ich mache es jetzt einfach. Und plötzlich übersteigt die freudige Aufregung ihre Angst. Und schon sitzen sie auf dem fliegenden Teppich. Sie unterschreiben den Kaufvertrag für das Haus. Sie bieten ihrem Vater die Stirn. Sie lassen sich den Ring auf den Finger schieben. Sie treten vor Tausende auf eine Bühne. Plötzlich fühlen sie sich irre lebendig. Jenseits ihrer Angst liegt die Freiheit. Hier kommen ein paar hilfreiche Methoden, mit denen Sie sich erfolgreich durch den Dschungel der Angst kämpfen. Erstens, betrachten Sie die Angst im Rückspiegel. Denken Sie an einen radikalen Schritt aus Ihrer Vergangenheit, vor dem Sie damals wortwörtlich geschlottert haben, weil er groß und furchteinflößend war. Und? Wie sieht er aus heutiger Sicht aus? Schreckt er Sie jetzt immer noch? Weckt der Gedanke an ihn heute noch Angst in Ihnen? Auch nur das geringste bisschen? Behalten Sie das im Gedächtnis, wenn Sie neue Herausforderungen angehen. Egal wie einschüchternd der nächste große Schritt im Augenblick wirkt, im Rückblick wird er irgendwann ganz klein aussehen. Warum darauf warten? Warum nicht jetzt schon die Verkleinerungsbrille aufsetzen? Betrachten Sie Ihre Herausforderungen aus der Zukunftsperspektive. Dann erscheinen Sie bei weitem nicht mehr so lähmend. Sehen Sie sich in einer siegreichen Pose. Ich denke immer an meine erste Reise nach Indien zurück, wo ich vor lauter Angst zum Weichei wurde. Damals war ich noch nicht oft allein im Ausland gewesen. Obwohl sich meine Erfahrungen mit Indien im Grunde auf ein paar Ravi Shankar-CDs und auf Hühnchen Tikka Masala beschränkten, hielt ich das Land für ein cooles Urlaubsziel. Ich wollte an einen Ort reisen, wo alles neu für mich war und wo die Kultur ganz anders war als die meiner Heimat. Ich glaubte, eine Reise nach Indien würde wie Alice' Reise ins Wunderland sein. Also kaufte ich mir ein Flugticket und bekam unmittelbar danach Panik. Wem zum Teufel wollte ich etwas beweisen? Warum tat ich das? Ich war noch nie allein an einem so weit entfernten Ort gewesen. Ich würde dort niemanden kennen und die Sprache nicht beherrschen. Ich hatte keine Ahnung, was mich erwartete. Ich bauschte den Trip zur grauenerregendsten Sache auf, die ich je unternommen hatte. Ich sah mich als diesen kleinen Punkt, der Mutterseelen allein und anonym auf der anderen Seite der Erde herumspukte. Als Geist, als Fremde, die spurlos verschwinden würde. Die, die mir nahe standen, würden niemals herausfinden, was geschehen war. Ich würde wie weggezaubert sein. Es wurde so schlimm, dass ich mir ernsthafte Verletzungen oder den Tod meines besten Freundes ausmalte, damit ich nicht fliegen musste. Aus irgendeinem Grund kam mir nie in den Sinn, den Flug einfach zu stornieren. Doch zum Glück starb niemand, auch wenn ich mich auf dem Weg zum Flughafen fühlte, wie unterwegs zu meiner eigenen Beerdigung. Aber als ich das internationale Terminal betrat, wurde ich direkt in einen Strudel aus Farben, Menschen aus aller Welt, Trubel und Sprachen hineingezogen. An die Stelle der Furcht trat helle Aufregung. Ich flog nach Indien.